Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Hallo Andreas. Holger, wie schön. Neulich hatten wir es doch schon von Reparierbarkeit. Allerdings haben wir da, glaube ich, über Häuser gesprochen. Und das geht hier nicht um Häuser. Geht hier um Autos und Mobile und nicht Autos und Immobilien. Warum ist Reparierbarkeit ein Thema? Ja gut, ich weiß, warum Reparierbarkeit ein Thema ist. Weil an meinem Ford Fiesta von 2005 ich das Bremsbirnchen hinten nicht alleine wechseln konnte, beziehungsweise mein damaliger Schrauber mir verboten hat, es alleine zu wechseln, mit den Worten: Da lässt du die Finger von, es ist Winter, da sind zwei so Plastiknasen dran, wenn du da nicht aufpasst, dann brichst du die ab und dann musst du einen komplett neuen Leuchtenklotz kaufen. Ja. Darum ist das ein Thema, ne? Wann hat das angefangen? Naja, das war so, ich würde mal sagen, angefangen hat es vielleicht so Mitte der 90er. Da wurden dann völlig neue Geschäftsmodelle entwickelt, ja? Also After Sales war die Überschrift. Ja. Also leicht überspitzt gesagt, wurden und werden ja auch neue Autos quasi verschenkt. Ja, also die sind ja, kosten ja faktisch nichts mehr. Naja. Im Vergleich zur Herstellung, zum Herstellungspreis oder wie meinst du? Naja, also ist jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, ja, nicht? Also du kannst ja für relativ schmale Kasse, kannst du dir irgendwie einen Kleinwagen leasen. Ja, ja, ja, also 49 Euro im Monat und ja. Ja, irgendwie so. Also naja, das ist schon ein bisschen sehr extrem, aber sowas gibt es. So eine Angebote gibt es ab und zu mal. Nicht so. Und dann fragt man sich immer, Mann, wie verdienen die eigentlich Geld? Ja. Dadurch, dass du das Birnchen nicht selber wechseln kannst. Naja, das ist so ähnlich wie Rockefeller damals, die Öllämpchen verschenkt hat. Ja. Nicht? Weil er wusste, also wenn die Leute alle Öllämpchen geschenkt gekriegt haben, nach einer Weile brauchen sie dringend neues Öl und das kostet dann. Ist das, wir unterhalten uns ja jetzt hier über eine groß angelegte Verschwörung der Industrie, ja, gegen den Verbraucher. Natürlich. Ist das wirklich so oder hat sich das so ergeben? Oder haben die sich irgendwann mal hingesetzt und gesagt, so pass mal auf? Nee, es hat sich so ergeben. Nicht? Also ich meine, grundsätzlich ist natürlich, sind die Geschäftsmodelle der Autoindustrie, die sind eben so, wie sie sind. Nicht? Da werden, ja, werden eben alle möglichen Rechtskonstrukte bemüht. Ich sage nur Designschutz zum Beispiel, die es dir nicht gestatten, dir nicht, sowieso nicht als Endverbraucher und auch Wettbewerbern in der Autoindustrie jetzt zum Beispiel den Scheinwerfer nachzubauen, ja, ja, den du dann für einen Bruchteil des Originalteilepreises in den Handel bringst, weil der Rechteinhaber, also der, ja, Designer oder der Hersteller des Autos sagt, Moment mal, der Scheinwerfer ist Teil der äußeren Kontur des Autos und unterliegt dem Designschutz, den darfst du gar nicht herstellen. Es sei denn, du zahlst an uns da eine Gebühr. Aber das, war das nicht schon immer so? War das früher anders? Früher gab es dieses Rechtskonstrukt nicht. Und okay, das gibt es schon eine ganze Weile. Und in Deutschland wird es relativ vehement umgesetzt. Es gibt manchmal Nicht-Anwendungsklauseln. Also dann sagt man, naja gut, also machen wir nicht, gerade bei älteren Autos. Ja. Aber wenn du jetzt ein ganz aktuelles neues Auto hast, also einen neuen, weiß ich nicht, Audi A5 und irgendwie fährt ja einer einen Scheinwerfer kaputt, ja, da wunderst du dich, dass du dann für das Ersatzteil Scheinwerfer, also das ist ja das Systemelement Beleuchtung Front. Ja, genau, nicht? Beleuchtungssystem. Beleuchtungssystem Front kostet dann mal eben als Teil 1200 Euro. Bumm. Muss das sein? Also ich kann nachvollziehen, da sind ja jetzt irgendwie, das, also da ist ja jetzt nicht mehr irgendwie einfach so ein H4-Birnchen drin, was du reindrehst, rausdrehst, sondern das sind ja irgendwie ganze LED und diese, naja, ganzen Linsen und selbstjustierend und was da alles ist. Ich kann verstehen, dass das irgendwie in so einen Klotz gegossen wird irgendwie. Aber muss das sein? Na, es muss. Also hat H4, die Franzosen sind jahrzehntelang mit gelben Scheinwerfern rumgefahren. Das ging auch. Naja, was gut, ist mit uns denn? Der liegt ja nun 4 Dekaden zurück. Nicht? Also ja, aber sah geil aus. Ja gut, also wir reden ja heute auch von Verkehrssicherheit, Holger. Okay. Und gutes Sehen nützt, gutes Sehen schützt, wissen wir auch. Nicht? Und die älter werdende Gesellschaft, die haben dann schon getrübte Linsen. Da ist es ganz gut, wenn vorne auch mal ein bisschen Licht auf die Straße, ja, kommt. Nächtens. Natürlich, wenn du jetzt von den gelben Scheinwerferlampen der Franzosen ausgehend über H4, Xenon, LED-Leuchten, das sind natürlich himmelweite Unterschiede. Ja. Ja, also das ist schon, die Lichttechnik möchte ich nicht zurückdrehen. Nicht? Auf der anderen Seite gibt es natürlich H4-Scheinwerfer, klassisch mit einer gläsernen Streuscheibe vorne, ja, dran und einer Qualitätslampe, die sind also für meine Bedürfnisse völlig ausreichend. Ja. Da sieht man ganz hervorragend. LED beziehungsweise Xenon-Leuchten sind natürlich trotzdem immer noch besser. Andere Lichtfarbe, die sind physiologisch angenehmer. So, und jetzt ist die Frage, wie führt man es aus? Ja, wenn man jetzt also, hier mein klassisches Beispiel, Smart, der hat H3-Lampen drin vorne, wenn da eine durchbrennt, ja, da ist letzten Endes, also entweder auf der Hebebühne. Du zerschrammst dir den Arm bis zum Schultergelenk, um durch die Lüftungsgitteröffnung auf TAS die Lampe zu wechseln, weil man da ja nicht eine Haube oder so aufmachen kann. Und stimmt, da vorne ist ja gar nichts. Ja, genau. Ja. Und am Ende schraubst du dann das Frontteil ab mit Endschrauben und baust den Scheinwerfer aus und wechselst die Lampe. Nicht? Also es gibt Leute, die haben wahrscheinlich ein zusätzliches Gelenk irgendwo im Arm und die kommen da ran und kriegen das auch hin. Wer sich schon mal die Schulter ausgekugelt hat, kann das. Genau. Also das sind, sag mal, das kann man auch anders lösen. Ja. Selbstverständlich kann man es anders lösen. Wird aber eben nicht gemacht, weil bestimmte Reparaturmechanismen dann sozusagen als Herrschaftswissen definiert sind. Das darf nur der Vertragshändler wissen. Dieses Wissen bekommt er mit einer kostenpflichtigen Schulung dann vermittelt. Da muss der Vertragshändler an den Hersteller, der sich das alles ausgedacht hat, dann Geld bezahlen, damit er diese Informationen bekommt. Ich kann mir immer gar nicht vorstellen, dass da muss doch irgendwo in so einem Automobil, in so einem Automobilkonzern sitzt irgendwo ein BWLer und sagt, so machen wir das, da können wir noch eine Mark abgreifen. So ähnlich kann doch nicht sein. So ähnlich ist es auch. Das ist doch. Aber es ist tatsächlich so, denn. Das gehört sich doch nicht. Guck mal, aber du kennst doch die Wertschöpfungskette, nicht? Ja. Du gehst ja jetzt nicht nach Wolfsburg, um dir deinen VW zu kaufen oder nach Stuttgart, um deinen Mercedes, sondern du gehst ja zu einem Händler. Der Händler wiederum ist ja Kunde des Herstellers. Stimmt, das vergesse ich immer. Ja, der Händler ist nicht der Hersteller. Es gibt auch Fälle, Direktmarketing, da gehört der Händler sozusagen dem Hersteller. Aber der muss ja auch die Verkäufer und die Infrastruktur, die muss er ja bezahlen. Ja. Nicht? Und da die Autos, wie ich vorhin überspitzt gesagt habe, ja quasi verschenkt werden, die Umsatzrendite aus dem Neuwagenverkauf liegt ja bei unter 1%. Ja, wenn man jetzt nur das Produktauto betrachtet und der ganze Rest, der richtig viel Geld kostet, muss eben dann über Aftersales finanziert werden. Aber das ist ja auch in Ordnung. Also ich finde es ja in Ordnung, dem Werkstattmeister ja die Kohle rüberzuschieben. Ja. Aber das dann. Ja, aber ja. Es gibt natürlich viele Leute, die sagen, ach, die Scheinwerferlampe, die wechsle ich selbst. Ja. Ja. Und wenn du jetzt eben hier bei deinem 124er, da kriegst du die auch, da kriegst du alle Lampen rund ums Auto, kriegst du innerhalb von einer Viertelstunde, hast du sämtliche Lampen gewechselt. Ja. Ja, und wenn du jetzt irgendwie einen alten Ford Focus hast, dann da geht's eben nur mit Hebebühne, Rad abnehmen, Revisionsdeckelchen im Radhaus und damit lang. Du kennst das Auto meines Vaters. Ja, da ist es wahrscheinlich so. Fokus ist hier. Nicht? Und da taucht, also man kann das Fahrzeug natürlich reparieren. Man kann es reparieren, man kann es wieder instand setzen und es wieder, also ohne Mängel am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen kann. Nur irgendwann mit zunehmendem Alter des Autos wird der Anteil der Kosten, der für so eine Sache nötig wird, so hoch, dass er unwirtschaftlich wird, nach landläufiger Meinung. Ja, mein 30 Jahre alter oder fast 32 Jahre alter 124er, da lohnt es sich stets. Da lohnt es sich auch in 10 Jahren noch. Aber weil es da eben mit verhältnismäßig geringem Aufwand, mit Standardteilen, die du auch bekommst, ist gleich der nächste Punkt, kannst du den Verschleißvorrat immer wieder auffüllen, so sagt man ja. Verschleißvorrat auffüllen, genau, das war das Wort, was du. Genau. Ja, stimmt. Und wenn ich mir heute so einen, also was weiß ich, einen vergleichbaren Mercedes angucke, das wäre der E-Klasse heutzutage, oder? Ist eine E-Klasse heutzutage. Ja, ist eine E-Klasse. Der wird in 32 Jahren, kriegt die Ersatzteile wahrscheinlich gar nicht mehr, oder? Wenn du sie kriegst, bei Mercedes würde ich es nicht ausschließen, sind die aber prohibitiv teuer. Ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel, das nehmen wir denn mal, das könntest du ja mal probieren. Von einem 123er eine Türdichtung. Denkst du, naja, das kann ja nicht so schlimm sein, das ist ja Gummischlaupe. Ja. Kostet 500 Euro oder irgend sowas. Also jedenfalls ein Preis, wo wir sagen, das kann doch nicht wahr sein. Ja, also richtig. Das kann doch nicht wahr sein. Und da ist die Frage dann, da besteht die Reparierbarkeit dann irgendwann aus finanziellen Gründen nicht mehr. Nicht? Weil also das Teil zwar noch vorhanden ist irgendwo, aber eben zu teuer. Oder der Hersteller, der unter Umständen ja die Rechte an dem Design des Teils hat oder auch nur weiß, wie es hergestellt werden muss, stellt irgendwann die Produktion dieses Ersatzteils ein und dann ist so ein Fahrzeug eben nicht mehr reparierbar. Du kriegst dann eben irgendwann ein Ersatzteil, was zum Betrieb nötig ist, nicht mehr am Markt und dann steht's. Aber ist denn da nicht, also wenn man so eine 123er Türdichtung, es fahren sehr viele 123er noch rum, teilweise sehr, sehr gut gepflegt. Es gibt eine 123er Szene. Mhm. Es wird sich in dieser Szene doch irgendjemand finden lassen, der im Schwäbischen bei einer Gummifabrik arbeitet und zufälligerweise während nachts das Band stillsteht. Genau so ist es. Genau. Ein Kilometer Dichtungsgummi herstellt. Das läuft richtig offiziell. Nicht, dass dann stellt sich eben heraus, klar, dürfen sie da, also gerade der Türdichtung, die sieht man ja von außen nicht. Ja, das ist dann, unterliegt nicht dem Designschutz. Also wenn man jetzt Designschutz als Maßstab nimmt. Ja. Aber da ist tatsächlich so, da sind, oder weiß ich nicht, irgendwelche Gummidichtung für die Fenster vom Coupé, die gab es eben auch eine ganze Weile nicht. Ich weiß nicht ganz konkret, um welche Teile sich das handelt, weiß ich aus dem Kopf nicht. Da gibt es dann rührige Clubs, die Nachfertigungsaktionen starten. Die recherchieren dann, wer war der ehemalige Hersteller, gibt es möglicherweise noch Zeichnungen. Da arbeitet dann sogar der ehemalige Hersteller, also Mercedes, arbeitet dann auch mit, sucht nach Zeichnungen und sagt, okay, wenn ihr das macht, dann nehmen wir auch ein bisschen was davon wieder bei uns in den ganz normalen Vertrieb und verkaufen es als Originalteil. Ja, also deswegen. Das heißt, die sind nicht komplett böse, die Hersteller, natürlich sind die nicht böse, nicht? Also Mercedes ist vielleicht auch ein schlechtes Beispiel, weil die, ähnlich auch wie Porsche, die legen eben großen Wert darauf, dass auch längst nicht mehr produzierte Fahrzeuge immer noch öffentlich zu sehen sind, um eben das Markenbild, das war noch Qualität, und das ist ja heute immer noch, die Marke gibt's ja noch. Gut, also okay, das ist schon wieder fast PR, aber es gibt eben andere Hersteller. Versuch doch mal für einen Ford 17M oder ein Granada, die haben nicht mal mehr die Mikrofiche, beziehungsweise im elektronischen Parts, EPC, also im Teilekatalog, die kann man gar nicht mehr aufrufen. Ja, also da weiß kein Mensch mehr, wie die Ersatzteile, also selbst wenn man die Ersatzteilnummer wüsste, die gibt's einfach nicht mehr. Mhm. Schlicht, aus, vorbei, das war's. Ja, diese Fahrzeuge sind dann eben nicht mehr reparierbar. Dann müsste man sagen, okay, dann fangen wir jetzt an und fräsen uns das aus dem Vollen. Na, das machen ja die Araber machen das. Und es gibt eine wunderbare Doku auf YouTube, die heißt Autos für die Ewigkeit. Da geht's um die alten Mercedes, die in Nordafrika, nicht die Araber, sondern in Nordafrika, Marokko und so, die alten Mercedes, die da rumfahren. Und da gibt's halt Werkstätten, die reparieren ad hoc. Also wirklich, fährt ein Typen so einer alten Strich-8-Taxe, irgendwas ist kaputt, kommt an eine Werkstatt angerappelt, der macht vorne auf und sagt, ah ja, das ist das Teil, nimmt das alte Teil raus, setzt sich an seine Schmiede und dengelt dann ein neues Teil da rein in das Auto und einen Tag später fährt er wieder. Okay, fährt wieder, nicht? Aber okay, das würde bei uns, nicht funktionieren, weil spätestens bei der nächsten Hauptuntersuchung, wo die sagen, also die Passung da, die kannst du ja schon von der Tür aus reinwerfen, das läuft dann hier nicht mehr als Reparatur. Ja. Reparatur heißt ja, der Verschleißvorrat wird wieder so weit hochgesetzt, dass ein risikoloser Betrieb im öffentlichen Straßenverkehr möglich ist. Nicht? Und da gibt's eben alle zwei Jahre die Hauptuntersuchung, die prüft das. Und wenn die jetzt, was nehmen wir denn mal für ein Beispiel, vielleicht ein Lenkgetriebe, also von so einem Butter- und Brotauto ist ausgeschlagen, also eben verschlissen durch das Hin und Her, da müsste man dieses Lenkgetriebe eben entweder durch ein Ersatzteil ersetzen. In vielen Fällen bekommt man dann auch so ein Lenkgetriebe. Also da ist Audi zum Beispiel Spezialist. Zahnstangenlenkung, die wird dann irgendwann undicht. Ja, also da sind an der Seite ja sind so Simmerringe, wo die Schubstangen raus und reinkommen. Jetzt könnte man sagen, okay, dann baut man die aus und macht da ein paar neue Simmerringe rein. Tja, die gibt es nicht. Und das sind auch keine Normteile, die man irgendwo anders kaufen kann, sondern die wurden eben speziell für dieses Lenkgetriebe angefertigt. Und die sind aus, die gibt es nicht mehr. Und damit ist das Lenkgetriebe automatisch Schrott. Ja, also man kann es nicht wieder instand setzen mit vertretbarem Aufwand. Man könnte jetzt ein neues kaufen. In vielen Fällen gibt es noch neue, da kostet aber das Lenkgetriebe eben, weiß ich, 1.800 Euro als Ersatzteil. Und da sagt man sich, was? Mann, die Kiste ist jetzt 22 Jahre alt. Große Frage, nicht? Also wenn es jetzt ein Urquattro ist, kauft man gar kein Problem. Dann zahlst du ja jeden Preis für, ja, klar. Und dann sagt man sich, ach Gott sei Dank, also das hat ja nochmal geklappt. Nicht? Aber dann irgendwann, da ist dann eben die Frage, es ist nicht mehr reparierbar. An einem verhältnismäßig untergeordneten Teil scheitert der Weiterbetrieb und damit ist die Kiste dann eben Fall für die Verwertung. Gibt's da irgendwie, früher hieß es mal, Ersatzteile müssen mindestens so und so viele Jahre. Ja, ist auch immer noch so. Also so eine, glaube ich, ist eine Selbstverpflichtung, mindestens 10 Jahre nach Auslauf. Nach Auslauf, okay. Ja, nach Auslauf der Serie. Manche sagen auch 15 Jahre. Gut, Nicht? Also dann irgendwann peu à peu wird dann eingestellt, nicht? Dann kriegst du dann schon keine Innenausstattung mehr, wenn du da irgendwie so eine Fehlfarbe hast, irgendwie eine grüne Innenausstattung, die gibt's ja nicht mehr, da gibt's die nur noch schwarz. Ja? Dann, ja, wenn dir die Sonnenblende irgendwann mal abfällt, dann musst du eben mit einer schwarzen Sonnenblende leben, was ja vielleicht noch geht. Ja? Jetzt Innenausstattung, also bei älteren Autos, da hilft oft der Sattler weiter, der kann dir dann irgendwas bauen, da wären auch Beispiel Golf GTI 1, die weben dann die Sitzbezüge nach. Ach. Ja, gibt's auch. Aber das sind dann auch wieder Nachfertigungen. Das dürfte aber auch mal richtig kosten. Das ist wahrscheinlich wie so ein Maßanzug machen lassen oder so. Naja, gut, wenn man das jetzt kalkulieren würde. Aber da gibt's ja eine große Anzahl von Abnehmern. Nicht? Das ist eben auch ein Liebhaberfahrzeug. Gut, also die Reparierbarkeit. Das heißt, es würde sich auch wahrscheinlich gar nicht lohnen, jetzt die Schrottplätze abzuklappern, weil da finde ich auch keinen alten Audi mehr, ne? Nee, na, also das ist ja schon seit einiger Zeit so, Schrottplätze haben A, durch die Altautoverordnung ja einen echten, das war, glaube ich, zu Jürgen Trittins Zeiten noch von vor 20 Jahren, da, man konnte nicht einfach irgendwo Autos in die Ecke stapeln und dann hoffen, dass mal irgendeiner kommt und eine Motorhaube braucht oder so eine Hinterachse. So habe ich das kennengelernt. Als naja, also als das waren die goldenen Zeiten. Also, Ende der 80er. Nee, okay. Nein, dann wurde, ach, da wurden... Da sind wir zum Schrottplatz und haben, also ich brauche für den... Ja, aber du weißt Pass doch auch, wie es auf den Schrottplätzen aussah. Das, schlimm. Ja, oh also Gott, so hoch stand da das Altöl. Ja. Das war echt immer so, ich weiß so, dieser riesige Schrottplatz da hinten auf dem Weg nach Euskirchen, wie hieß der Ort, wo der Schrott... Ich weiß es gar nicht mehr. Aber da hast du schon, wenn du von weitem drauf zugefahren bist, habe ich schon immer gedacht, hoffentlich explodiert es nicht. Oder so. Naja. Das halt wirklich so meine, aber das ist natürlich die Entwicklung ist auch richtig und so geht's nun mal nicht. Nicht? Also das kann man so nicht machen. Also damals oder immer alles so Halbseiden. Muss, naja gut, also die es jetzt noch gibt, die wissen sehr wohl, wo der Hase langläuft. Ja. Nicht? Und die haben dann eben, manche haben ja auch ihre Flächen da ertüchtigt, haben dann irgendwie Ölabscheider und Wannen da eingezogen und so, dass es eben den behördlichen Auflagen entspricht. Und wenn er so eine Teile vorhält, ja, und die hat bestimmte häufig nachgefragte Teile, um eben Autos reparierbar zu halten, der ist in einer glücklichen Lage. Ne? Also das ist schon richtig. Aber du darfst dir eben ja als Privatmensch da kein eigenes Teilelager anlegen, nicht? Wenn du jetzt sagst, ich stelle mir jetzt hier noch so eine Schlachtkarre hinten bei mir rein und darfst du gar nicht, nicht? Wie darf ich nicht? Naja, weil das Fahrzeug, was du zum Zwecke der Reparierbarkeit deines eigentlichen Autos dir vorhältst, soll ja nicht wieder in den Straßenverkehr. Das ist ja nur ein Teilelager. Ja. Der ursprüngliche Zweck dieses Fahrzeugs ist also nicht mehr gegeben und damit ist es Abfall. Ja, aber ich kann auch bei mir im Keller Abfall haben. Wie du darfst als Privatperson keinen Abfall behandeln. Darfst du auf gar keinen Fall. Ah, Abfallbehandlung. Darfst du nicht. Ja, es sei denn, du bist zertifizierter Abfallbehandler. Ja, dann musst du natürlich die und die und die Kriterien erfüllen. Ja, und meine, das heißt, wenn ich eine Schlachtkarre hinten stehen habe, sollte ich die möglichst unauffällig stehen haben. Nö, du kannst sie auch auffällig stehen haben. Du musst aber natürlich dafür sorgen, dass keine umweltgefährdenden Stoffe in den Boden sickern. Okay. Ja, du musst sie also trockenlegen. Und dann musst du glaubwürdig versichern, nein, das ist ein Restaurationsobjekt. Der wird, also kriegt wieder Showroom Condition, der wird jetzt gerade nur abgerüstet, damit die Rohkarosse dann wieder geschweißt werden kann und die wird dann auch neu lackiert und danach wird das Auto wieder komplettiert. Aber das ist mehr so ein Hobby von mir. Das wird jetzt also nicht nächstes Wochenende fertig sein, sondern wahrscheinlich brauche ich dann doch noch 3-4 Tage. Das ist derselbe Trick, wie wenn du in deinem Bauwagen wohnen willst, auf deinem eigenen Grundstück, musst du halt einfach nur eine Baugrube haben, an der du immer mal wieder ein bisschen was machst, weil dann darfst du im Bauwagen wohnen und dann gilt das, der Trick ist. Wobei, weißt du, je länger wir darüber sprechen, desto ach, hört keiner. Hört ja sowieso keiner zu. Wir senden ja heimlich. Aber nochmal, um auf die Reparierbarkeit zurückzukommen, das betrifft ja auch nicht nur Autos, das ist jetzt eigentlich ein Riesenthema, das betrifft weiße Ware, nicht? Also die Klassiker hier, Waschmaschinen, Waschmaschinen kannst du ja inzwischen auch nur elektronisch diagnostizieren. Da kommt auch einer und hält da sein Diagnosetool davor und befragt die Waschmaschine, was ist denn, warum pumpst du denn jetzt nicht ab? Okay. Ja, und dann sagt, ja, da ist das Steuerelement so wie noch, da ist irgendwie der Transistor. Das heißt, ich hätte mir vor 8 Jahren schon eine neue Waschmaschine, eine damals neue Waschmaschine original verpackt einlagern sollen. Ja, vor 8 Jahren, glaube ich, wäre es noch gegangen, da gab es noch nicht elektronische Waschmaschinen. Aber das ist ja genau dasselbe. Also das ist eben tatsächlich, die haben teilweise ein technisches Verfallsdatum, Massenprodukte, zum Teil aber auch ein politisches Verfallsdatum. Nicht? Und da wird dann Politik. Und dann gibt's noch die Drucker, wo sie tatsächlich nachweislich Dinger kaputt gehen lassen. Das ist dann Obsoleszenz. Ne? Geplante genau. Das ist die Obsoleszenz. Aber da muss man auch mal überlegen. Nicht? Jetzt, warte mal, das nehmen wir dann mal für ein Beispiel. Jüngere Autos, Hier, die Geschichte mit den Stickoxiden und Dieselskandal. Mhm. Da wurden ja dann auch schärfere Abgasregeln durchgesetzt und das hatte dann zur Konsequenz, dass viele Autos diese Regeln eben nicht einhielten und an bestimmten Stellen nicht fahren durften, ja. Ne? Fahrverbote. Ja. Ja, man könnte die ja nachrüsten. Ja. Ja, also das wäre ja auch eine Art von Reparatur, wenn man so will. Ja, hatte ich ja in meinem. Ja, ja und man, also zunächst mal, also die erste Stufe waren ja die Dieselpartikelfilter. Mhm. Genau, ja. Rußpartikelfilter, das war meiner. Genau. 2005 hatten wir auch schon mal irgendwann drüber gesprochen. Genau, das Ford Fiesta 2005. Das waren die Geschichte mit den Umweltzonen. Und genau, der hatte irgendwie, ich glaube, Euro 3 und dann mit Partikelfilter genau, Euro 4 oder nee, so. Nee, dann blieb es immer noch Euro 3, aber eben dadurch, genau, dass nachgerüstet war, kriegte er die grüne Plakette, die ja nichts mit der Euro-Stufe zu tun hat. Gut. Der Punkt ist nur, da wird von der Politik in gutem Glauben gesagt, okay, wir müssen die Umwelt schützen und auch die Leute, die da in der Gegend wohnen, damit sie eben keine giftigen Abgase einatmen, ist ja völlig okay. Nur, dann kommen wir wieder zu klimawirksamen Aktionen. Dadurch sind eben plötzlich massenhaft Autos ausgeschlossen von der Teilnahme im öffentlichen Straßenverkehr. Die Leute sagen, tja, wenn ich damit nicht fahren kann, dann muss es weg. Ja, ja, es verschwindet irgendwo. Irgendwo anders hin, wo es immer noch imitiert. Und dann werden neue Autos angeschafft, die den... Die auch erstmal gebaut werden müssen. Das ist halt so ein bisschen das Problem dabei. Genau, dann haben wir wieder mit der grauen Energie, die da ja drin steckt in so einem Auto. Das umweltfreundlichste Auto ist gar kein Auto. Ja, und das zweitumweltfreundlichste ist das, was es schon gibt. Ja, ja. Das habe ich, als ich diesen 124er mir zugelegt hatte, den alten, hat mir jemand ein Buch geschenkt über mit dem 124er, wo auch zwei Typen dokumentiert haben, wie sie so einen 124er Kombi komplett neu, sich restauriert haben. Und der eine von den beiden ist Journalist gewesen und der hat halt auch mal so vor sich hin recherchiert, was das Auto so, ne, wo das herkommt und tralala, und sagte, um so viel CO2 in die Umwelt zu entlassen, wenn er sich jetzt praktisch, also würde ich mir jetzt einen neuen Kombi kaufen, der sehr sparsam ist und wenig CO2 emittiert, er könnte mit seinem alten 124er Kombi 50.000 Kilometer fahren, mehr, um nur die Herstellung des anderen Autos zu kompensieren. Genau, und das der andere, der emittiert im Betrieb auch CO2, zwar ein bisschen weniger. Das kommt noch oben drauf, aber und das waren die 50.000. Und bis die glatt sind, kannst du mit dem alten 160.000 Kilometer fahren. Bis er anfängt, weniger zu emittieren. Okay, ja. Na gut, aber das führt jetzt so ein bisschen weg. Ja. Ich wollte es nur als Beispiel nehmen. Reparierbarkeit beziehungsweise auch Nachrüstbarkeit. Bei vielen Autos wäre zwar theoretisch die Möglichkeit da gewesen, die so weit technisch zu ertüchtigen, dass die neuen Abgasnormen eingehalten worden wären. Nur A, gab es davon relativ wenige. Es wäre also nicht sehr lohnend gewesen für Leute, die da Nachrüstsätze produzieren, das zu machen. Außerdem hätten dann Abnahmen stattfinden müssen, also Mustergutachten, Betriebserlaubnisse und so weiter. Was auch wieder, das sind ja öffentliche Kosten, auch ganz extrem die Kosten für den Einzelnen in die Höhe getrieben hätten. Deswegen wurde es unwirtschaftlich. Ja, absolut unwirtschaftlich. Nicht, weil es technisch nicht geht. Nee, das ist auch wieder ich bin da wieder das Paradebeispiel. Vor diesem Fiesta hatte ich einen 124er Kombi, einen 2 Liter Diesel war das. Weiß ich, was er für eine Plakette hatte, grün war sie nicht. Ich glaube, gar keine oder so. Rot. Der war der erste, ich glaube, er hatte gar keine Plakette, weil die wurden dann damals irgendwie eingeführt. Oder die gab es damals noch gar nicht, oder? Also vor 2005? Er hatte keine Plakette, aber dann kam halt irgendwie dann, ne, so Abgas, tralala, da hatte ich mir ja dann eben auch den Fiesta geholt. Smog-Plakette. Umweltzonen. Es gab die Umweltzonen, ich habe aber außerhalb der Umweltzone gewohnt, draußen in Charlottenburg, und darum hat es mich nicht interessiert. Mhm. So war es nämlich. Und habe dann aber trotzdem gedacht, verhalte mich ja gerne umweltfreundlich, ich würde ja auch sofort elektrisch fahren, auch für mehr Geld, wenn ich könnte. Alles kein Problem, bin auch bereit, viel Geld dafür auszugeben. Hab dann auch zu meinem Schrauber gesagt, hier, hör mal, die Karre, der war Baujahr 87, also der war weder ein Oldtimer noch, also der war gar nichts, hatte auch schon ein bisschen krumme Front, hatte mal einen Unfall und so. Und da habe ich gesagt, wie ist mit Nachrüsten? Partikel, sagte, ja, kann man machen, kostet bei dem Ding aber 2 Mille. Du verdoppelst den Zeitwert des Autos. Ja, genau, das ist prohibitiv teuer, hat eigentlich nichts mehr mit der Reparierbarkeit zu tun. Nee. Ja, man könnte also rein technisch würde es gehen, aber es gibt eben Grenzen, wo man dann sagt, unwirtschaftlich. Das kann einmal eben auf deiner Seite liegen, weil du sagst, es ist mir einfach zu teuer, kann aber auch daran liegen, dass eben öffentliche Auflagen so komplex und kostenintensiv sind, dass es sich nicht lohnt. Oder eben auch, dass der Hersteller sagt, nö, wir haben jetzt hier die 124, die fahren uns sowieso viel zu lange. Ja, da stellen wir jetzt keine Ersatzteile mehr her. Ja, oder wir bieten die einfach nicht mehr an und trocknen den Markt so peu à peu aus, damit die Leute dann neue Autos haben. Das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, das haben die wirklich gemacht, oder? Die haben gesehen, der 124er ist zu gut. Man muss zu diesem Ergebnis kommen. Ja, das wird dir natürlich niemand bestätigen, genauso wie die immer wieder diskutierte geplante Obsoleszenz. Das sagt ja auch niemand, nicht? Also das gibt ja niemand. Die glaube ich tatsächlich nicht, außer bei Druckern, da tatsächlich, weil da kann man es halt nachweisen. Ansonsten liegt es, glaube ich, vor allen Dingen daran, dass ein dünner Draht billiger ist als ein dicker Draht. Naja, und vor allen Dingen kannst du eben heute computersimuliert bei der Konstruktion von technischen Sachen, kannst du eben wirklich bis an die Grenze, also wirklich ganz genau auf Kante, kannst du sagen, okay, wir haben hier ein Lastenheft, wie lange muss die Karre halten? 160.000 Kilometer, bevor große Reparaturen fällig werden. Okay, dann legen wir mal, das Differential legen wir eben so auf, dass es erst anfängt, ab 160.000 zu heulen. Ja. Und das klappt. Ja, also bei einem Durchschnittsfahrprofil hält der tatsächlich, weiß ich nicht, wird immer genommen die Leasingzeit. Ja. Liest ein neues Auto, das muss 3 Tage im Leasing sein, so lange läuft doch die Garantie und da möchte keiner mit der Kiste irgendwas zu tun haben. Und der Zweitbesitzer, der hat dann den Hassel. Ja. Und der Drittbesitzer, der kann die Teile schon wieder nicht mehr bezahlen, weil sie entweder nicht mehr vorhanden sind oder so teuer, dass er sagt, ich kaufe mir doch ein neues. Ne? Wenn du jetzt nach heute guckst, du hattest in irgendeiner Sendung mal gesagt, Autos nur da kaufen, wo es am billigsten ist, weil es ein komplett standardisiertes Produkt geworden ist. Wird das jetzt wieder besser mit der Reparierbarkeit, weil überall dieselben Komponenten verbaut sind? Das heißt, der Golf wird nicht mehr hergestellt, dafür kann ich dann aber im Fokus, der noch 10 Jahre länger gebaut wird, die Lenkstange ausbauen? Ja, schön wär's. Also es gibt sehr, sehr viele, also angestrebt jedenfalls, Skalierungseffekte, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier einen VW, hat ja diese Baukästen, und sagt, okay, wir sehen, also unsere 12 Marken haben, wenn es um, weiß ich nicht, Radlager geht, alle die gleichen Radlager. Ja, da kommen natürlich gigantische Stückzahlen zustande. Nur wenn die dann irgendwann auslaufen, dann haben die alle ein Problem. Ja, aber nun gut. Und dieses, das Birnchenproblem, also das Birnchenwechselproblem, kriegen die das in den Griff? Weil ich meine, das sorgt ja auch für Empörung. Es sind ja nicht nur wir zwei Freaks, die sich darüber aufregen, da regen sich ja ganz andere Leute noch ganz anders drüber auf, weil ich könnte ja im Zweifelsfall noch bei dir vorbeifahren, weil du weißt, wie es geht. Aber 150.000 andere Menschen haben keinen Andreas Kessler um die Ecke sitzen. Genau, und die gehen dann eben zu ihrer Werkstatt und dann zahlen ein Schweinegeld. Ja, und die stehen dann 89 Euro. Und sagen, nein, ich wollte doch nur das Birnchen. Ja, das ist das Birnchen. Wir mussten leider Gottes... Renault-Modus zum Beispiel, wir mussten leider Gottes das Frontend abmontieren. Ne? Wird das denn besser? Also die Empörung der Menschen, der Konsumenten muss doch dazu führen, dass die Hersteller irgendwann noch sagen, oder irgendein Hersteller geht hin und sagt, wir machen es jetzt so, dass sie es selber reparieren können und nimmt das wieder als Alleinstellungsmerkmal. Das wäre klug. Das wäre klug. Ja. Aber das wird natürlich auf gar keinen Fall passieren, weil dann die Vertragshändler, also die Kunden der Hersteller, Zeter und Mordu schreien. Wovon sollen wir existieren, wenn wir keine Birnchen wechseln? Was aber läuft, ist natürlich dann immer der Sicherheitsaspekt. Ja. Da hat sich die EU-Kommission ja dann irgendwann mal eingeschaltet und hat gesagt, das geht so nicht. Wenn die Autoindustrie, die europäische Autoindustrie, nur noch Produkte, Fahrzeuge auf die Straße bringt, bei der eine durchschnittlich intelligente Autofahrerin nachts im Regen auf einsamer Landstraße nicht in der Lage ist, die vorsorglich mitgeführte Ersatzlampenbox zu konsultieren und eine neue Lampe einzubauen, da stimmt was nicht. Das muss besser werden. Ja, und es wurde dann besser. Ah, ja, okay. Nicht perfekt. Also wir werden dein 124er Level werden wir, glaube ich, nicht mehr erreichen. Ja, aber. Fällt mir ein, dass ich dann hinten die Abdeckung von den Rücklichtern, also die Innenabdeckung, die habe ich dann mit Gaffertape festgemacht. Hat auch keiner was gesagt, auch beim TÜV nicht. Naja, gut. Das muss nicht sein. Nicht? Also meine, das war wirklich perfekt. Die haben da so eine wunderbare Randelschraube, du nimmst dieses wunderbar designte Teil ab. Kommst. Nee, da ist irgendwas abgebrochen und ich musste dann, naja. Naja. Das machen. Ja, zwei linke Hände und Daumen. Ich bin da zu blöd für, ja. Naja, aber gut, die Politik ist da schon, jedenfalls wenn es um sicherheitsrelevante Teile geht, die ist da schon dran. Nicht? Also es muss möglich sein und es wird möglicherweise ja also mit der Idee von Nachhaltigkeitsüberlegungen und ja, stimmt, da ist ja nicht? Also ich würde ja mal sagen, jetzt heute sind wir ja hier, haben ja mit Autos zu tun, oder überhaupt mit Straßenfahrzeugen, die sind weitgehend ausentwickelt. Ja, ja, da ist jetzt also wirklich nicht mehr, Quantensprünge sind da nicht mehr zu erwarten. Und warum sorgt man nicht dafür, dass die über einen längeren Zeitraum eben ihren Verschleißvorrat abnutzen können, ja, also die graue Energie nutzen? Zumal es für die Industrie ja auch auf lange Sicht wahrscheinlich unattraktiv werden könnte, überhaupt zu existieren. Das klingt jetzt irgendwie sehr, sehr, sehr auf der Metaebene, aber du hast halt im Moment eine Automobilindustrie, die aus extrem vielen Bauteilen mit extrem vielen Zuliefern. Also es sind einfach sehr, sehr viele Menschen, sehr, sehr viele Firmen, die sehr, sehr viele Teile in dieses Auto einbauen. Die Fertigungstiefe. Und wenn du dir jetzt aber so ein Elektrofahrzeug anguckst, das ist so stark reduziert, dass irgendwann auch die Industrie, ich bin ja der Aktionär. Und ich werde irgendwann sagen, warum machen wir hier eigentlich so einen riesigen Aufwand? Ja, es reicht doch, wenn wir mit 10% Personals. Du als Aktionär willst ja trotzdem deine Dividende haben. Ja, du möchtest, dass der Aktienkurs steigt. Und natürlich, aber ich möchte ja erstmal, also dann reduziere ich aber doch erstmal meine Gestehungskosten sozusagen und sage dann, jetzt gucke ich mal, wie ich das Produkt vermarkten kann. Na gut, ja? Und da kommen wir doch jetzt gerade schon hin. Die Software muss, und wo ich mir denke, was wollt ihr von mir? Die Software soll fahren, ich brauche keinen Computer. Genau das ist jetzt also quasi Reparierbarkeit 2.0. Ja. Dann kommen wir nämlich in den Bereich der Software, der IT-Architektur des Autos. Ja. Also bislang war es ja Maschinenbau. Ja. Also da ging es um Mechanik. Ja, aber das heißt, wir werden in 30 Jahren werden wir Fahrzeuge haben, da können wir dann zwar die Birnchen auf Knopfdruck wechseln. Brauchst du keine Birnchen mehr. Aber der Knopfdruck, Du musst keine, die gehen nie mehr kaputt. Ja, das wäre doch auch heute eigentlich schon möglich, oder? Natürlich wäre das heute schon möglich. Also LEDs zum Beispiel, die Heckleuchten, wir sind ja schon seit bestimmt einer Dekade mit LED bestückt. Ja. Da sagen die Zulieferer, LED ist kein Problem, die muss man nicht mehr wechseln, die halten länger als das Fahrzeug. Ja. Theoretisch. In der Praxis fährt dir einer hinten rein. Entweder das oder die gehen eben doch kaputt. Es sind ja immer mehrere LEDs und irgendwann sind dann eben so viele defekt, dass die nicht mehr zulassungsfähig sind. Ja, da kannst du eben die LED nicht einzeln wechseln. Was man könnte. Ja. Auslöten, einlöten. Ne? Genau. Ja. Also es gibt ein paar, die Reparaturlösungen dafür haben, nicht etwa von Herstellerseite, sondern aus dem Feld. Da haben sich da irgendwelche Kids hingesetzt und haben gesagt, wir finden das, wir lösen das Problem. Es gibt aber auch welche, die sind eben irreparabel. Ja. Ja, Leuchteneinheiten. Die sind teuer, aufwendig gebaut, kosten eine Menge Geld als Ersatzteil. Und das ist der Klassiker unter der Überschrift Reparierbarkeit. Die sind eben nicht mehr reparierbar und man muss sie durch ein komplett neues Teil ersetzen. Das ist wie früher, wenn du ein elektronisches Gerät hattest und damit dann zum Kistenschieber gegangen bist, ist kaputt. Ja, müssen wir einschicken. Ja. Das mal einschicken. Hast du nie mehr zurückgekriegt, sondern irgendein anderes neues Teil. Zufälligerweise. Wenn wir das noch lang genug machen hier, diese Serie, je länger wir das hier machen, diese Serie, desto überzeugter bin ich davon, dass zumindest im urbanen Bereich ein Elektrofahrrad die beste Variante ist. Naja, also sagen wir mal Kleinfahrzeuge im weiteren Sinne. Ja. Kleinfahrzeuge. Ja. Und da sind schon zum Beispiel der Fall, nach meiner persönlichen Meinung, Cargo-Bikes schon nicht mehr drunter. Die sind schon nicht mehr klein. Das stimmt. Ja, die sind zweispurig und die müssen also auf jeden Fall auch am Straßenrand einen Parkplatz haben. Ja. Also du kriegst ein Cargo-Bike, also wenn ich die, ein paar mehr Lastenräder kriegst du da hin. Also da, wo mein Smart noch reinpasst, dürfte ein Cargo-Bike schon Probleme haben, ne, in der Länge. Kommt drauf an, welches, ja. Also das gut, aber diesen ganzen Hassel, mit dem du damit hast, du hast Birnchen kaputt, hier das kaputt, das kann ich am Fahrrad alles selber machen. Und noch die, glaubst du, sie werden noch Fahrräder bauen, wo ich das nicht mehr? Die Geschäftsmodelle, die gleichen sich zunehmend an. Das stimmt. Mein E-Bike hat eine App. Ja. Nicht? Und die Software, die da verbaut ist, die ist auch schon nicht mehr ohne. Nicht? Also was in deinem E-Bike drin ist, das war vor 20 Jahren, war das in einem Oberklasse-Auto drin. Ne? Die Algorithmen, die da, also die ganze Intelligenz, das heißt, die da drin ist. Ich kaufe mir am besten heute ein E-Bike, um in 20 Jahren noch eins zu haben. Weil ja, aber das fährt ja dann nicht mehr, weil sich die Elektronik bis dahin einfach nur durch Rumstehen auch schon selber aufgelöst hat. Also die Reparierbarkeit, die muss, glaube ich, politisch durchgedrückt werden. Und das da ist natürlich Clash of the Lobbies, denn noch ist unser Gesellschaftssystem ja so aufgebaut, mehr, schneller, größer, weiter, höher, härter. Nicht? Ja, vor allen Dingen in der Bundesrepublik. Ich meine, das, also wir hängen ja so sehr am Auto. Das betrifft ja nicht nur das Auto. Und es gibt eben alleine. Ja, aber wären wir so eine riesige Volkswirtschaft, wie wir sind, und hätten keine Automobilindustrie, würde es uns halt viel einfacher, viel leichter fallen, auch über die Europäische Union Druck aufzubauen und zu sagen, nee, wir wollen das nicht. Ja, guck dir doch die anderen EU-Mitglieder an. All die Länder, die keine Automobilindustrie haben, die haben ja wesentlich krassere Standpunkte oder Anti-Auto-Standpunkte. Ja. Da kriegen sich halt nicht durchgesetzt, weil Deutschland, Frankreich, Italien. Ne? Naja, genau. Also als Kompromiss wäre wahrscheinlich wären Regeln, die bei Massenprodukten die Reparierbarkeit positiv beeinflussen, schon gut geeignet. Ja. Auch tatsächlich, um die Flotten auch besser altern zu lassen. Ne? Letztendlich, du wärst ja auch nicht mehr gezwungen, alle 8-9 Jahre ein neues Fahrzeug dir da hinzustellen. Naja, vor allen Dingen eben, weil auch die Regularien sich ja ständig verschärfen. Und auch das führt natürlich dazu, nicht? Dass eben ohne Not funktionierende oder Flotten oder Bestände von irgendwelchen Massenprodukten eben ersetzt werden müssen. Und die landen dann irgendwie im Müll oder, also, und nehmen wir doch nur mal hier die Frequenzpolitik. Ja, da werden Frequenzen abgeschaltet, die dann anderen, zum Beispiel dem autonomen Fahren, zur Verfügung gestellt werden sollen. Wo ich mich auch immer frage, wenn es autonom ist, wozu braucht es eigentlich Funk? Aber gut. Ja, wie auch immer, also was gestern noch... Weiß auch ich, eher das Gefühl, dass sich da irgendwer über den Tisch ziehen lässt. Was gestern bei einem alten Fernseher noch nötig war, um eben damit der ARD und ZDF sehen konnte, das funktioniert heute schlicht nicht mehr. Du kannst so einen alten analogen Fernseher, da ist nur Schnee, da rauscht nur noch. Der ist einfach nicht mehr benutzbar. Wo sind eigentlich völlig andere, anderes Thema, wo sind die eigentlich alle hin, die alten Röhrenfernseher? Ja, wohin? Wo? Auf dem großen Berg, kaputt gekloppt und Schrott und also mehr oder weniger sinnvoll recycelt. Ne? Also das sind eben auch so Sachen. Nicht? Wie lange wollen wir Regularien aufbauen, die dazu angetan sind, künstliche Bedarfe zu schaffen. Ich meine, ich bin der Letzte, der sagt, wir sollten in der Steinzeit verharren. Ach Quatsch, das verlangt ja auch keiner, aber das mit den künstlichen Bedarfen ist ja tatsächlich ein Problem. Mhm. Also die Norweger, ich fand das immer so faszinierend. Also ich glaube, das durchschnittliche Flottenalter in der Bundesrepublik ist 8 Jahre oder sowas oder 8, irgendwas. Mhm. Und in Norwegen halt 16 oder so. Da kommt ja mal Schweden und an. Ne? Die kommen auch echt gut klar. Und ich habe, wenn ich in Norwegen bin, habe ich Freunde, jetzt nicht das Gefühl, dass ich in einem dritte Weltland unterwegs bin, die total rückständig sind und sowas. Norwegen hat aber keine nennenswerte Automobilproduktion. Ne? Das ist es eben. Da haben wir es wieder. Oh. Andreas Kessler, vielen Dank. Genau, ich repariere weiter, Holger. Ja? Bis zum nächsten Mal. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm.